Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 564. Aufstieg oder Abstieg? Tja, das ist die Frage. Einige Firmen haben ja durch diese Huawei-Geschichte ja, deutlich profitiert und andere sind da mit heruntergezogen worden. Es ist ganz interessant, wie da die Verflechtungen sind. Ja, das wird ein Thema heute sein. Ja, und damit können wir auch dann loslegen gleich mal. Die News sind heute irgendwie komplett durcheinander. Aber das ist ja nichts Neues momentan. Ja, ist nichts Neues. Das IQ7 und das IQ7 Legend, die sind jetzt tatsächlich weltweit auf den Markt gekommen. Das Legend ist natürlich hier auf jeden Fall meiner Meinung nach das Interessanteste. Das ist halt die Top-Ausgabe davon. Ja, ein 6,62 Zoll AMOLED-Screen, 120 Hertz Refresh-Rate, also Bildwiederholfrequenz, eine Punch-Hole-Kamera mit 16 Megapixel Auflösung als Selfie-Shooter und hinten gibt es dann eine 48-Megapixel-Hauptkamera, 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 13-Megapixel-Telefotolinse mit zweifach optischem Zoom. Das ist natürlich sehr gut. 4000 mAh Akku mit 66 Watt Fast Charging dürfte ausreichend sein. Das Ganze wird angetrieben von einem Snapdragon 888 mit jeweils, kann man auswählen, 8 GB oder 12 GB RAM und 128 GB bzw. 256 GB Storage. Ja. Die Preise fangen an für das kleine Modell 535 und natürlich ist da zu empfehlen die große Version 588. Die Preise Dollar. Die Preise sind aber umgerechnete Preise aus Indien. Und erfahrungsgemäß sind die dann doch noch einen Tick teurer bei uns. Warum jetzt hier nur die indischen Preise angegeben wurde, weiß ich nicht, weil das ist ja ein Global Launch. Aber okay, wenn es nur erfahren, was das dann letztendlich bei uns in Europa kostet. Das IQ7, also ohne Legend, das ist dann mit einem Snapdragon 870 mit 8 GB bzw. 12 GB und 256 GB Storage, eine kleine Version mit 128 GB, so wie bei einem anderen, 6,62 Zoll AMOLED-Screen, aber keine Telefotokamera drin, sondern stattdessen nur eine 2-Megapixel-Monochrom-Kamera, 13-Megapixel-Ultraweitwinkel und 48-Megapixel-Hauptkamera bleibt. Ja, und da fängt es dann an bei $427 und die größte Version $481. Meiner Meinung nach gibt es da eigentlich keinen Grund, warum man nicht auf das IQ7 Legend switchen soll. Das Design ist meiner Meinung nach ganz interessant, zumindest die Farbe, wo da angegeben ist. Und für BMW-Fans gibt es hier bestimmt nicht. Aber falls es hier BMW-Fans gibt, die dürfen sich dann freuen, nämlich das Design ist lizenziert in Partnerschaft mit dem BMW M Motorsport. Und genau dieses rot-schwarz-blaue Band, ja, zieht sich über das weiße Smartphone rüber. Ja, also, ja, mein gut, okay. Sieht auf jeden Fall toll aus, auch wenn man keinen BMW-Fan ist, sieht es meiner Meinung nach richtig gut aus, das Smartphone. Und von daher, yep, schön. Ist jetzt nicht das unbedingt das mega aufregendste, ja, was ich da gesehen habe jetzt. Und ich habe da ganz andere Modelle momentan im Auge. Übrigens, ich kann meine Smartphone-Hitliste momentan nicht aktualisieren, weil mein Blog, ja, ist nicht erreichbar. Unfassbar, unglaublich. Und das liegt eben daran, weil dort, wo das Blog quasi gehostet ist, die sind einfach, die haben irgendwie ein Problem. Keinerlei Stellungnahme, warum, was da los ist. Ja, das ist auch nur ein relativ unwichtiger Teil, die Blogs bei dieser Plattform. Ja, und deswegen hat man es momentan offenbar noch nicht mal für nötig gehalten, eine Info zu schreiben, warum und was da los ist. Ja, warum das passiert ist, also keine Ahnung. Ich bin schon auf der Suche nach einem neuen, nach einer neuen Plattform, einer neuen Stelle, wo ich dann meinen Blog neu machen kann. Das hat ja nicht lange gedauert, bis sowas passiert, ne? Also, seht ihr, das ist auch immer das Problem. Ja, Google hatten halt einen schlechten Ruf wegen der Privatsphäre und so weiter und so weiter, aber in manchen Sachen ist es dann halt doch noch zuverlässiger und vor allem, wenn das so eine große ist, habe ich auch in der Rios Wochensicht erzählt, wer sich dafür genau interessiert, einfach mal die Rios Wochensicht hören heute und ja, also dann ist es eben so, dass da das Groß in den Medien breitgetreten wird, wenn nur 5 Minuten irgendein Google-Dienst ausfällt. Ja, aber wenn eben bei einem kleinen Verein oder so oder Vereinigung eben hier so ganze Dienste ausfallen, hunderte von Blogs nicht erreichbar sind, dann kräht kein Hahn danach. Ja, egal, das wird, und da gibt es noch nicht mal eine Twitter-Meldung oder sonst irgendwas. Das ist halt der Nachteil dann. Ja. Und die Zuverlässigkeit. Ja, das ist halt auch so eine Geschichte. Ja, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber jammern und immer wieder die gleiche Frage stellen, warum kann es nicht einen Overall-Dienst geben, der eben auf die verschiedenen Sachen auch achtet. Es ist zwar super toll, wenn etwas total die Privatsphäre super toll ist, aber dann eben auch auf die technische Seite, wie zum Beispiel Erreichbarkeit, keinen großen Wert gelegt wird, ja, weil der Schwerpunkt liegt ja auf Privatsphäre, ne? Also das sind lauter solche Geschichten, ja. Ich kenne das ja auch von der Open Source Szene, ja, wie dann eben zum Beispiel tolle Konzepte den Bach runtergehen, weil eben ja, das nicht der Fokus ist, was die Leute wollen, sondern es ist der Fokus, was eine kleine Community will. Und das ist dann immer das große Problem. Aber ich glaube, hier ist niemand damit getan, wenn eben das Blog nicht erreichbar ist. So, das war's, ja. Also wenn ihr einige Links auch aus den vergangenen Sendungen vielleicht anklickt und da passiert momentan nicht viel, ihr landet auf der Hauptseite von privacytools.io, dann liegt es daran, weil das Blog immer noch nicht verfügbar ist. Ich hoffe, es kommt nochmal irgendwann online oder ich weiß nicht, ob der Dienst jetzt komplett eingestellt ist, keine Ahnung. Das weiß niemand bis jetzt. Wirklich niemand, außer denjenigen, der das verbrochen hat. Mal gucken. So, jedenfalls gibt es noch was anderes, was interessant war. Leider kann ich, wie gesagt, meine Smartphone-Hitliste nicht verbessern. Von daher wird auch das Outdoor 5G-Gerät, das Ulefone Armor 11 5G, trotz diesem Test hier nicht hoch oder runter gehen. In der Gunst bei mir, denn das wurde getestet und die haben geprüft, wie schnell die Verbindung tatsächlich ist, Real-Life-Condition mit 5G und da kamen die tatsächlich auf bis zu 500 Megabits pro Sekunde Download und 106 Megabit pro Sekunde Upload. Und das ist relativ beeindruckend, finde ich. Und somit ist auch die Verbindung vom Armor 11 5G, das schon ein bisschen jetzt schon wieder auf dem Markt ist. Also jetzt kein super neues Gerät, falls ihr euch jetzt da wundert. $519, das ist komplett outdoor-tauglich. Also man nennt es ja wohl rugged. Ja, also ich habe immer noch ein Problem, da eine vernünftige Übersetzung dafür zu finden, ja, gepanzert, könnte man vielleicht, das ist am ehesten noch scheinbar so ein gepanzertes Handy, ja, und dann, damit das eben auch härteste Belastungen übersteht und trotzdem ist es eben noch schnell. Ja. Das Teil hat ein MediaTek Dimensity 800 Chipsatz drin, 8 GB RAM, 256 GB Storage. Ich selbst warte noch sehnsüchtig auf das Julifone Armor 12, das dann ein Dimensity 1000 bzw. 1200er Prozessor drin hat. Und dann wäre ich wirklich happy, wenn auch noch andere Sachen wie zum Beispiel die Night Vision Kamera, die ebenfalls hier drin ist, auch bei dem Armor 12 dann drin wäre. Mal gucken. Sony hat seinen Jahresreport veröffentlicht und wie nicht anders zu erwarten, ja, ist natürlich die Triebfeder von Sony momentan die PlayStation. Ja, wie eigentlich schon so lange. Die PlayStation-Division macht hier riesige Gewinne natürlich und durch die massiven Verkaufszahlen, die noch viel, viel höher ausfallen könnten, wenn sie denn wirklich verfügbar wäre, die PlayStation 5, ja, wird hier Sony diese Sparte noch weiter ausbauen und ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr beeindruckend, was Sony mit der PlayStation-Brand hier auf die Beine gestellt hat. Es ist wirklich fantastisch. Und somit konnte auch immer und immer wieder die Verlust einfahrende Mobilsparte gerettet werden, ja, so als Prestigeobjekt, wie ich das ja immer schon gesagt habe. Aber auch Sony hat etwas profitiert von, ja, sowohl etwas profitiert als auch etwas gelitten, ja, das muss man differenziert sehen, wegen der wegen dem US-China-Handelskrieg, ja. Zuerst mal ist natürlich das Problem, weil sich dadurch die Verfügbarkeit von Chips und Sensoren so massiv verschlechtert haben, was jetzt sehr viele Firmen damit zu kämpfen haben. Die sollten vielleicht mal ein Dankeschreiben an die US-Regierung schicken. Das ist nämlich der Verursacher des Problems. Also Sony könnte wesentlich mehr PlayStations verkaufen, aber es läuft ja nicht schlecht, ja. Und von daher wiegt es das wohl wieder auf, dass nämlich Sony offenbar profitiert hat in der Mobilsparte, dass Firmen wie Huawei eben jetzt in Misskredit gebracht wurden. Denn seit Ewigkeiten, ja, oder überhaupt, ich weiß nicht, war das jemals profitabel, die Xperia, die Sony Xperia-Reihe, also die Smartphone-Division, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass die erstmals ganz zaghafte Verbesserungen haben und die Mobildivision tatsächlich nicht mehr so in den Miesen steht. Tatsächlich wurde sogar ein kleines Plus erwirtschaftet und das ist beachtlich. Beachtlich. Ich hoffe, dass das nicht dazu führt, dass Sony jetzt weiter bei ihren irrsinnigen Preisvorstellungen für die Smartphones bleibt. Ja. Denn die gesamten Smartphone-Verkäufe, die sind gefallen. Ja. Aber immerhin gab es ein vom Gewinn her, also die Operating Revenue, also der operative Gewinn sozusagen, ja, der ist da dann etwas angestiegen von 70,380 Millionen Yen auf 74,150 Millionen Yen. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte. So, jetzt habe ich das natürlich falsch mal wieder gemacht, ne, mit den Komma-Dingern. Das ist dann 70.380 Millionen und 74.051 Millionen Yen. Das ist eine sehr komische Zahl, also verstehe ich nicht ganz, aber okay, wenn das so hier geschrieben steht, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler von denen, weil die Redaktion kommen ja ständig durcheinander mit den Komma und Punkt bei der Übersetzung auch. Also wenn es nach der amerikanischen Schreibweise geht hier, und das ist ein englischer Artikel, dann müsste das 70.380 Millionen sein. Gibt es sowas überhaupt? Ich weiß es nicht. Also gut, ne? Vielleicht ist es ein Fehler, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist etwas gestiegen, ganz leicht gestiegen, der operative Gewinn. Und das heißt, es ist insgesamt positiv zu sehen. Allerdings, ja, statt 3,2 Millionen Geräte wurden nur 2,9 Millionen Xperias verkauft. Und das ist natürlich wieder ein Verlust. Ich hoffe, dass Sony hier jetzt diesen operativen Gewinn nicht nimmt hingeht und sagt, ja, seht ihr, unsere Preispolitik funktioniert doch. Das wäre fatal, weil die Zahlen gehen weiter zurück und Sony wird irgendwann in der Mobilbranche in der totalen Unwichtigkeit verschollen sein, ja, während andere eben hier ständig ihre Zahlen ausbauen. Und das ist wirklich schade für Sony, ich sag's immer wieder. Realme, bei Realme läuft alles gut. 10.000 GT Neo werden pro Tag verkauft. Das geniale Gerät mit der Dimensity 1000, mit dem Dimensity 1000 Chipsatz von MediaTek verkauft sich also wie geschnitten Brot. Aber wundert mich nicht bei dem hammerharten Preis, ja, das hier verkauft wird. Das ist fast unglaublich. Ja. Und deswegen wundert mich natürlich das auch tatsächlich nicht, wie gut es weggeht. Also die Basisversion, die kleinste Version mit 6 GB RAM, 128 GB Storage gibt es schon für 230 Euro und das Teil ist wirklich Spitzenklasse. 6,43 Zoll Super AMOLED Display, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 64 Megapixel Hauptkamera, 4500 mAh Akku und so weiter. Ihr kennt das ja schon, habt das alles schon ein paar Mal euch die technischen Daten vorgelesen. Und die teuerste Version davon ist immer noch so günstig, dass einem die Spucke wegbleibt. Ja? Und von daher ist es schon als Mega-Hit zu sehen. Genauso wie das Black Shark 4 wahrscheinlich ein guter Hit wird, das für 499 Euro wird das jetzt an den Start gehen in der Version 8 GB, 128 GB RAM und für 599 Euro gibt es die 12 GB, 256 GB Variante. Das ist für ein Gaming-Phone eigentlich noch durchaus okay, sogar sehr gut eigentlich. Und auch das hat ja, wie ich schon mal gesagt habe, jetzt ist es ja offiziell, ja, ist es ja jetzt raus. Und zwar am 6. Mai wird es offiziell verkauft werden. Ob es dann auch schon bei uns ist, darf bezweifelt werden. Aber 6,67 Zoll AMOLED-Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 720 Hertz Touch-Sampling-Rate, ein Snapdragon 870 ist da drin und 4500 mAh Akku. Der 870, das muss ich ganz klar sagen, das hat mich ein bisschen verwundert, denn ein Gaming-Phone jetzt rauszubringen mit dem 870, da würde ich lieber auf dem MediaTek Dimensity 1200 setzen, definitiv. Aber okay, wie auch immer. Das Redmi K40 Gaming Phone, das wird allerdings jetzt schon ganz groß gehandelt und das soll 1,7 Millionen Einheiten erreichen. Ja, beim Verkauf, das ist nämlich mit einem Dimensity 1200 ausgestattet und es hat schon in den Benchmarks sich gezeigt, dass das Gerät sich auch tatsächlich Gaming-Phone nennen kann. Ich war da auch skeptisch, obwohl ich ein MediaTek-Fan bin, ja, ob die Leistung von dem Prozessor ausreicht, um als Gaming-Phone durchzugehen, aber die Benchmarks zeigen ganz klar, ja, definitiv. Und deswegen ist es natürlich hier auch eine ganz, ganz tolle Alternative und ist auch ganz weit oben bei mir auf der Liste, wenn ich es euch denn zeigen könnte, ja. $308 kostet das Teil und oder startet bei $308 und das ist schon ein richtiger Hammer für die recht gute Ausstattung, dass das Gerät eben auch bietet. Natürlich gibt es da noch etwas teure Versionen. Könnt ihr, glaube ich, im letzten Uncast habe ich euch da ja einiges drüber erzählt und jetzt ist das K40 eben offiziell angekündigt, beziehungsweise ab 6. Mai dann eben offiziell erhältlich. Wow. Da geht ja was. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, gab es da noch was? Nein? Gut. Doch, hier ist noch was wegen dem Redmi K40 Gaming. Das ist ja hier in, also ist schon bestellbar. Ein sogenannter First Flash Sale gab es auch schon in China, nur in China. Und da wurde das Gerät jetzt in einer Minute 100.000 Mal verkauft. Also diese Erwartungen, die es da gibt, ja, werden wohl nicht enttäuscht werden. Hier kann ich es nochmal sagen, $420 kostet die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Storage, was angemessen ist für ein Gaming-Phone. Und auch UFS 3.1 Storage und LPDDR5 RAM. Also alles, was man als Hardcore-Gamer braucht. Cool. So. Dann gab es noch eine interessante Meldung zum Huawei Mate 40 Pro Plus. Ja. Und das wird ja mit einem Update, mit einem Upgrade versehen, ja, auf Harmony OS. Und jetzt gibt es eine Besonderheit da. Dieses Huawei Mate 40 Pro Plus wird auch nach dem Update Zugang haben zu den Google Services. Also es bleibt weiterhin in der Unterstützung, ja, von Huawei. Wie man das dann macht, das gibt es ja verschiedene Tutorials im Internet. Ja. Also es wird auch trotzdem, dass Harmony OS drin ist, können auch hier die Google Services noch unterstützt werden. Also gar nicht so schlecht, ja, für die Leute, die das unbedingt brauchen. Ich kann es zwar nicht mehr nachvollziehen, aber okay. Ja, vielleicht wegen der App der Woche. Ja, da kann man es vielleicht noch nachvollziehen, aber naja, mal gucken. So ist es jedenfalls. Das ist interessant aus mehreren Gründen. Zunächst mal hat man ja gesagt, okay, Harmony OS ist komplett was Eigenes. Ja, so hat es auch Huawei immer dargestellt. Das zeigt aber auch, dass es eben nicht so ist, sondern dass Harmony OS in Wirklichkeit auch kompatibel ist. Und das habe ich auch erwartet, dass es so ist. Ja, ganz klar. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ich lese da immer wieder, vor allem im amerikanischen Foren, ne, braucht man ja nur Huawei zu sagen, dann heißt du Kommunist. Ne? Aber es ist schon fast lächerlich. Ja. Egal, auf jeden Fall ist es so, dass die das machen, was zum Beispiel auch Amazon macht, ja, mit dem Fire OS. Die nehmen Android und modeln das so um, wie sie das haben wollen, und dann ist es weitestgehend kompatibel. Ja, ist halt so. Das ist dann kein Klon oder sonst irgendwas, sondern das ist eine ganz normale Android-Version. Also eben dann die Harmony OS-Version. Ja. Man muss auch nicht Android nennen. Das Ding ist, Android ist ja von der AOSP her Open Source. Ja, und da braucht niemand zu weinen. Da braucht niemand zu weinen, wenn dann eine andere Firma kommt und macht daraus sein eigenes System und nennt es Harmony OS. Das ist die Natur von Open Source Software, von freier Open Source Software. Und das ist richtig so. Das ist gut so. Google hat dann diese freie Open-Source-Software mit genug eigenen Apps verseucht, die nicht frei und offen sind, ja, wie zum Beispiel Gmail und die ganzen Google-Services und so weiter, ja, und von daher haben die auch immer genug Kohle von diesem Android abgezogen, aber die Grundkomponente ist nun mal eben Open Source und frei verfügbar, und deswegen kann da eine Firma das auch so machen. Und ob das dann besser oder schlechter ist als das Android, was Google anbietet, das wird sich erst mit der Zeit zeigen, natürlich, ganz klar. Dabei meine ich übrigens auch nicht unbedingt die Verfügbarkeit von Apps oder sonstiges, sondern ein System, wie gut es ist, definiert sich erstmal halt mit der Stabilität, die das System läuft, mit der Bedienungsfreundlichkeit, die so ein System bietet, und eine Fülle von anderen Sachen, die aber eben erstmal nichts mit den mit der App-Verfügbarkeit zu tun hat. Ja. Die App-Verfügbarkeit selbst ist nämlich bei oder mit dem Huawei App Store relativ gut schon, ziemlich gut sogar, wenn man das sogar noch weiter wenn man sogar noch weiter schaut über die Petal Search, was ja jetzt bei Huawei und Honor, also den alten Honor-Geräten direkt integriert ist auf der Oberfläche. Da findet man eigentlich fast jede App, die auch im Play Store vorhanden ist, sofern sie natürlich kostenlos ist. Und von daher ist das absolut okay. Dann ist noch eine interessante Meldung aufgetaucht. Da habe ich schon ein bisschen geschmunzelt. Ja, ich habe ja gesagt, Xiaomi kommt da jetzt langsam in höhere Gefilde. Ja, und tatsächlich ist Xiaomi offenbar nur noch einen Schritt entfernt davon, Apple zu überholen in den Marktanteilen im Smartphone-Markt. Das ist eine interessante Entwicklung des Ganzen. Und man muss auch sagen, natürlich haben die sehr stark profitiert von der Huawei-Geschichte, von der Huawei-Denunzierung, ja. Und von daher, ja, klar, ist ihnen aber auch gegönnt. Nur was eben bei Xiaomi jetzt die Sympathien wirklich nach unten drückt, ist der Versuch eben jetzt die Preise nach oben zu pushen, ja. Und da spielt schon wieder die, ja, wie soll ich sagen, die Befürchtung bei mir mit, dass die jetzt hier nicht nur Apple überholen, sondern auch wieder in der preislich auch in einer ähnlichen Liga spielen wollen. Und dann muss ich ja auch wieder sagen, genau wie ich das bei jedem mache, ja, die Erkennung der Marke ist eben massiv anders und jede Firma, die mit billigen Handys groß geworden ist und die meint, dass wenn die Verkaufszahlen an irgendein teures Gerät herankommen, dass dann okay ist, wenn man die Preise nach oben schraubt und so teuer wird, wie das Gerät, das als Vorbild gedient hat, dann muss ich sagen, dann geht es gewaltig nach hinten los und das wird auch Xiaomi vielleicht merken, denn das Problem ist natürlich das nicht nur das Image, sondern auch die Erwartungshaltung. Das hat ja auch Google das Genick gebrochen mit den Pixel-Modellen, ja, weil eben von den Nexus-Geräten her wurde, ja, wie ich schon so oft gesagt habe, erwartet, beste Leistung zum besten Preis auf dem Markt. Und da nützt nichts, wenn man gute Leistung hat zu einem massiv teuren Preis. Ja. Das geht eben so nicht. Selbst wenn man dann denkt, oh, guck mal an, wie wir jetzt da einen tollen Ruf haben und wie viele Geräte wir verkauft haben, Wahnsinn, ja, nützt nichts, ja, also immer wieder werden diese Fehler gemacht, da ist die Gier einfach zu groß und das ist nun mal wieder dann ein Punkt, wo auch viele Firmen dann eben auch einknicken. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Marktanteile schauen, ja, im ersten Quartal 2021, da hat Xiaomi 14%, Apple hat 15% Marktanteil und Samsung hat 22% Marktanteil. Ja, so. Und Oppo kommt übrigens dann hinter Xiaomi mit 11% Marktanteil, auch nicht so weit weg, und dann Vivo mit 10% auch noch im Rennen. Ja. Da muss man schon sagen, also Oppo wäre sofort da, wenn Xiaomi wegen den hohen Preisen Kunden verliert, wird sofort von Oppo und Vivo aufgefangen, die mit immer härteren Kampfpreisen, ja, sich nach oben kämpfen. Und das ist durchaus ein Szenario, das vielleicht dann Oppo auf einmal an Xiaomi vorbeizieht und an Apple. Ja, das wäre durchaus möglich, denn wenn man sieht, Zuwächse Xiaomi plus 62%, Oppo plus 60%. Bam. Ja. So, also so viel zu dem Thema. Irgendwas hat sich hier ganz komisch angehört. Was war denn das hier? Keine Ahnung. Mir gibt es hier komische Geräusche am Schreibtisch. Was geht dann da ab? Realme ist allerdings auch am Kommen. Die waren jetzt zwar nicht hier genannt in der Liste, aber man merkt, dass sie auch stark zulegen im Vergleich zu dem Vergleich der Situation vorher, bevor das war mit Huawei, und auch weil eben Huawei und Honor eben hier Schwierigkeiten haben, geht Realme auch mit einem massiven Zuwachs ran, zwar auf relativ kleinem Niveau, wenn man das international sieht, ja, aber also zum Beispiel der Marktanteil von Realme liegt momentan bei 2%, aber mit einer Zuwachsrate von 183%. Das Komische dabei ist, dass Honor immer noch genauso viel hier verliert oder verloren hat im ersten Quartal 2021 wie Huawei, nämlich 74% Verlust. Huawei hat 77% Verlust. Warum? Honor gehört doch nicht mehr zu Huawei. Honor darf doch jetzt ganz offiziell und hat auch ganz offiziell die Google Services auf ihren neuen Geräten wieder. Ja? Sie haben sich doch wieder vergoogelt. Es ist doch alles wieder da. Keine Ahnung, warum die Zahlen da immer noch schlecht sind. Ist das diese Propaganda, diese PR, wo ich da immer wieder sage, wenn das erstmal in den Leuten ihren Köpfen drin ist? Ne? Ich meine, ja, klar. Wenn jetzt die ganze Welt USA wäre, ist es nicht zum Glück. Aber wenn so wäre, könnte es verstehen, ja, weil man, stell dir mal vor, jetzt kommt da in den USA mit dem Honor-Smartphone zu ihm nach Hause und legt es auf den Tisch und dann dann dreht er gleich durch, weil er denkt, ihr habt jetzt eine chinesische Wanze dort installiert. Ja. Nee, ehrlich, man kann zwar drüber lachen, aber es ist wirklich so, die Skepsis ist sehr, sehr hoch. Nur, das ist eben in anderen Ländern nicht so. In Europa sind höchstens die Regierung, die noch skeptisch ist gegen Honor und Huawei. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, oh, um Himmels Willen, nee, diese chinesische Spionage-Handys. Habe ich noch nie erlebt, weil es natürlich auch vollkommener Blödsinn ist. Ja. Da wäre es dann schon eher so, und das habe ich hier schon erlebt, das heißt, oh nee, nicht wieder der amerikanische Geheimdienst auf meinem Tisch, okay? Übrigens hat auch noch nach dem erfolgreichen, sehr gespalten, diese persönliche Meinung von dem CEO von Redmi, also Lu Weibing, nennt er sich wohl da, der General Manager von Redmi, so genau. Und der hat nämlich gesagt, er weiß, warum Gaming-Smartphones nicht so populär sind. Weil sie nämlich zu teuer sind. Ja, aber sein Gaming-Smartphone ist ja gerade mega populär. Also wie jetzt, was jetzt? Ja, da so ein bisschen hat er sich selbst widersprochen, aber Redmi hier, und das hat er am Ende auch nochmal gesagt, will nicht weniger als 1,7 Millionen Redmi K40 Gaming Versionen verkaufen. Ja, es gibt ja auch noch ein Redmi K40 ohne den Zusatz Gaming. Ja, das, von denen rede ich aber überhaupt nicht die ganze Zeit. Ja, mich interessiert nur das Redmi Gaming, weil das Ding Power hat. Ja. Ich warte eigentlich nur drauf, bis das auch bei uns preislich positioniert wird, offizieller Preis bei uns bekannt gegeben wird, um das dann nochmal einzuordnen in meine Smartphone-Hitliste. Ja. Das Ende des Jahres rückt übrigens immer schneller voran. Ja. Also ich weiß gar nicht, wo die letzten 4 Monate hingekommen sind. Ich bin immer noch so bei Neujahr. Nee, ernsthaft, ja. Und ich kann das gar nicht kapieren, was da jetzt gerade abgeht, ja, was mit der Zeit los ist. Unfassbar. Kann die mal jemand anhalten? Kurz. Also, wow. Geht es nur mir so? Ich dachte, wenn man Langeweile hat, geht die Zeit weniger rum. Aber offenbar, ja, ich muss weniger machen, glaube ich. Ich bin hier den ganzen Tag am Computer, die ganze Woche bin ich am Computer, den ganzen Tag. Und nicht selten, ja, gehe ich hin, ne, starte mal einen C64, ja, fange ein bisschen an, einen Assembler zu programmieren, ja, wupp, und auf einmal, ne, ist es Abend. Ich so, oh Mann, ich habe mein Essen vergessen, das ist mir ja noch nie passiert. Also, mittlerweile kann ich das aber nicht mehr sagen, ist mir noch nie passiert, weil mir das passiert mir jetzt schon öfters. Ja, was soll das? Geht gar nicht, ja. Hilfe, die Zeit geht zu schnell rum. Nee, ehrlich, also ich weiß nicht mal, was ich machen soll, ich bin schon verzweifelt, ja. Ich habe ernsthaft schon überlegt, ob ich nicht mal, ob es da nicht irgendwie so meditative Übungen gibt, die das Zeitgefühl wiederherstellen, oder ich muss einfach am Computer wegbleiben oder so. Ich nicht mal an den Computer gehen. Na, dann kommt einem die Zeit wesentlich schneller vor. War schon immer so. Naja, wie auch immer. Gut, also warum Gaming-Smartphones nicht so populär sind, da muss ich dem recht geben, weil die einfach zu teuer sind im Vergleich dazu. Nicht, weil die Leistung nicht das ist, was die Leute wollen. Natürlich wollen die Leute auch das beste Smartphone haben. Ja, also wer das nicht will, hat irgendein Problem, glaube ich. Aber es ist ja alles in Relation immer zu setzen mit dem Preis. Wenn ich zum Beispiel sagen wir mal, minimal schlechteres Handy krieg und das aber 400 Euro weniger kostet, ja, dann ist es ja klar, ja, dass ich dann nicht hingehe und sage, okay, also wegen dieser minimalen Leistungsverbesserung zahle ich keine 400 Euro. Und das ist genau das, was die herkömmlichen Gaming-Smartphones oft machen. Ja, wenn man das dann vergleicht mit einem Nicht-Gaming-Smartphone von einer anderen Firma, sind die anderen manchmal sogar noch stärker, noch besser. Aber ohne Zusatz Gaming, ja, als dieses Gaming-Phone. Ein Beispiel ist da zum Beispiel das Republic of Gamer Phones, RG-Phone von Asus. Ich meine, da weiß ich gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll, ja. Aber Jerry Rick Everything hat da ja einiges dazu gesagt, indem er es nämlich einfach ganz leicht in der Mitte durchsprechen konnte. Und ich glaube, das ist dann auch sehr bezeichnend. Ne? Das Redmi K40 Gaming Phone ist natürlich da dann eine ganz große Ausnahme, weil es ja eben so günstig ist. Jetzt muss natürlich der Konsument auch entscheiden, ob er dem Ganzen auch, wie er dem Ganzen auch gegenübersteht. Ich sehe auch hier schon wieder in den amerikanischen, auf den amerikanischen Seiten, in den Diskussionen, auch in Foren und so weiter, eine massive Anfeindung gegen MediaTek-Prozessoren, die wirklich, also dermaßen mit Lügen herunterstufen wollen, ja, dass mir es wirklich übel wird, wenn ich das sehe, ja. Nicht haltbare Gerüchte, ja, falsche Benchmark-Zahlen werden da verbreitet und es wird aufgebaut auf natürlich Vorurteile von der Zeit, als MediaTek noch gar nicht vorhatte, in den High-End-Bereich einzusteigen. Ja, klar hatten die frühen und langsame Prozesse und die Zeiten sind lange vorbei und darauf wird dann eben spekuliert, ne, und ich weiß nicht, irgendwann muss auf dem Snapdragon noch eine amerikanische Flagge angebracht werden und dann ist es ganz aus mit MediaTek-Prozessoren. Ich finde das alles wirklich sehr, sehr traurig. Ich sag da jetzt auch nichts weiter dazu, aber ich könnte da wirklich mich übergeben, wenn ich sowas sehe, und ich habe echt Angst, wenn ich sowas als lese, wie dumm doch manche Menschen sein können, wenn es um so ein Patriotismus geht oder sowas. Es ist mir unbegreiflich. Tut mir leid, ich kenne sowas nicht. Bei mir gewinnt der Beste und der Rest, ja, kann hingehen, wo der Pfeffer wächst. Ist mir vollkommen egal. Ja? Mess with the best, die like the rest. So sieht's aus. Xiaomi Mi 11 Ultra ist rausgekommen zu einem, wie ich eben schon erwähnt habe, katastrophalen Preis. Ja? Und ich denke, da setzen die sich auch in die Nesseln. Ich wage eine krasse These auszustellen. Xiaomi ist ja jetzt sehr nah an Apple dran. Ich prophezeie, dass das Xiaomi Mi 11 Ultra sich nicht so häufig verkauft wie das iPhone 12. Und jetzt sagt er, ja gut, viel Mut braucht man da nicht dazu. Ja, halt, langsam. Eigentlich wäre das eine sehr mutige Aussage, denn solche einzelnen Geräte werden oftmals mehr verkauft. Also insgesamt, ja, wenn ich einzelne Geräte bei Apple, ja, wird zum Beispiel von Xiaomi öfters übertrumpft, ja, weil die Massen, ja, die verkauft werden, billige Handys, ja, beispielsweise, durchaus höher liegen können. Ja, also das wäre gar nicht so verwunderlich, ja, aber das Xiaomi Mi 11 Ultra, ich glaube, das wird ein relativ großer Flop werden bei uns. Warum? 1.199 Euro. Ja, es ist gut. Es ist gut. Ja, es ist gut ausgestattet. Ist es 1.199 Euro gut ausgestattet? Nein. Nein. Auf keinen Fall. Na, auf keinen Fall. Da würde ich mir lieber das Gaming-Phone holen für 399 oder 409 Euro. Ja, ganz einfach. Ich habe ja die technischen Daten schon sehr oft jetzt vorgelesen und es bleibt auch dabei. Da hat sich jetzt nichts groß geändert. Es ist ein beeindruckendes Gerät, aber es gibt auch Geräte, die sehr, sehr, sehr beeindruckend sind mit ähnlichen Leistungsdaten, die Hälfte kosten. Wirklich die Hälfte kosten. Und deswegen würde es mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn das Xiaomi Mi 11 Ultra irgendetwas reißen würde auf dem Markt. Auch dieses nette Zusatzdisplay hinten für so Selfies zu machen, ja, oder für sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen auf der Rückseite, ja, neben dem Kameramodul ist noch so ein kleines LCD-Display. Ich finde es einfach für den Preis absolut indiskutabel und Xiaomi steht für mich eben für billige Handys und nicht für Geräte, die in der gleichen Preislage sind, egal, auch wenn sie in der gleichen Leistungsklasse wären wie das iPhone 12, interessiert mich das relativ wenig. Sie sind nicht in derselben Klasse, was die Erwartungshaltung betrifft. Und wenn jemand 1200 Euro ausgibt für ein Smartphone, dann denke ich, muss da auch noch was anderes hinten dran stehen als Leistung, nämlich zum Beispiel, dass er das Ding auf den Tisch legt und die Leute sagen, oh, ist das das neue? Ja, und da wird kaum jemand sagen, ist das das neue Xiaomi 11 Ultra? Ja, versteht ihr, was ich meine? Ich habe schon mal gesagt, ne, ein Bugatti Veyron kauft man auch nicht, um damit zu fahren. Das kauft man sich, um das zu präsentieren. Weil fahren tut sich das Ding wie ein Mülleimer. Okay? Null Komfort. Nach einer Stunde hat man zwei- oder dreimal getankt. Ungelogen, Leute. Ungelogen. Ja? Und nach ein paar Kilometern tut einem der Rücken weh, weil Stoßdämpfer, das ist, naja, also ist der Name nicht wert, ja, ist ein geiles Show-Off-Auto und vielleicht auch noch zum Spaßrennen fahren, ja, aber sonst nichts. Kostet nur ein bisschen über 1 Million, also kein Problem, ne? Aber wisst ihr, das sind halt so die Sachen, wenn man dann ein richtiges Auto haben will, ja, ein vernünftiges Auto, wo man auch mal längere Zeit fahren kann, dann muss man was ganz anderes nehmen, das nur ein Zwanzigstel kostet oder so, ja, und 100-mal besser ist. Aber eben, ja, man kann damit nicht so angeben wie mit einem Bugatti Veyron, ne? Man kann ja da mal kommen, ja, mit dem Zoe, ja, Renault Zoe, überall kriege ich Parkplatz, überall ne, leise, ruhig, ne, macht Spaß, tolle Ausstattung im Vergleich zum Veyron, ne, wunderbar. Hat sogar eine Klimaanlage drin, man glaubt es kaum. Und sogar ein Radio ist eingebaut, Leute. Ein Radio ist eingebaut. Eine richtige fette Anlage, ja, mit Touchscreen und Navigation. Und das gibt's alles im Veronisch. Und trotzdem, ja, kann ich damit nicht vorfahren ans Hotel XY und kann sagen, ich bin der Kaiser von was weiß ich irgendwo. Ja, pack mal mein Auto ein. Und er fällt dann auf die Knie, ja, Meister. Ja, nein, das wird beim Renault Zoe niemals passieren, sorry. Ja, beim Bugatti passiert es. Gibt doch irgendwie so ein Lied, ja, wo einer beschreibt, ja, wie er dann in der Disco da rumhockt. Ein Mädel kommt her, ja, und sagt was zu ihm und er sagt nur Bugatti. Fertig und das war's, dann gehen die zusammen weg und so. So, ganz einfach. So ist das, ja. Also wenn man hingeht und sagt Renault Zoe, dann so, pff, tschüss. Ja, okay. Tja, so ist das halt. Trotzdem ist der Renault Zoe besser als der Bugatti. Huawei Mate X2, dieses komische Folding Phone, von dem ich ja überhaupt nichts halte, ja, das war jedenfalls noch in einem so Ausdauertest, ja, in einem Durability-Test, ja, also von Cherry Rick Everything, ihr kennt ja das, ne, der versucht, jedes Gerät kaputt zu machen, ne. Beim Mate X2 hat er das auch zwar geschafft, ja, und zwar das innenliegende Display war also innerhalb von ein paar Sekunden durch Hitze zerstört, zumindest ein Teil kaputt. Wie immer, und damit ist das natürlich für mich komplett als nicht nutzbar abgetan. Wieder natürlich das, was ich euch schon gesagt habe, der Screen innen, weil Glas kann man nicht biegen, also machen die eine Plastikschicht drüber. Diese Plastikschicht hält noch nicht mal einen Fingernagel aus und es bleiben permanente Nagelkratzer, Spuren, richtig tiefe Spuren von den Fingernägeln, wenn man aus Versehen mal mit dem Fingernagel draufkommt. Ganz zu schweigen natürlich von Kratztest. Also man kann damit allem einen deutlichen und tiefen, massiven Kratzer reinmachen. Wirklich mit allem. Nicht praxistauglich, ganz einfach. Ja, das ist dieses Huawei. Das ist eigentlich der Bugatti Veyron der Smartphones. Das Ding kostet nämlich $3,000. $3,000. Okay? Und ist nicht praxistauglich. Okay, manche werden mir da widersprechen. Einige Sachen sind gut. Ja. Ist nicht so, dass hier bei Cherry Rick Everything jetzt das Telefon komplett niedergemacht wurde. Ganz im Gegenteil. Immerhin hat er den Biegetest bestanden. Und zwar auch in der falschen Richtung. Ja. Und das heißt immerhin schon mal was, dass an der Stelle durchaus Robustheit vorhanden ist. Also das Durchbrechen wird einem das nicht, ja, im Normalfall, aber das innere Display wird schlimme Kratzer kriegen, wenn ihr dieses Gerät normal benutzt. So. Nun denn, jetzt gucke ich schon mal, ob irgendwas war. In den News sind wir durch. Jetzt gucke ich schon mal, ob irgendwas war in der Community. Ich glaube es, aber es war nichts diesmal. Moment. Nee. Da war nichts. Dann komme ich auch gleich zur App der Woche. Vielleicht könnt ihr euch noch an Pangea Golf erinnern. Pangea Golf. Leider gab es das ja schon geraume Zeit nicht mehr. Ja, und das fand ich immer sehr, sehr schade. Und gerade in letzter Zeit hätte ich mir gewünscht, ich will wieder ein Pangea Golf haben. Dann habe ich die super Nachricht gelesen. Pangea Golf wurde Ende 2020 neu aufgelegt und kommt langsam auf verschiedene Systeme. Soll auch auf Android kommen. Pangea Golf ist zurück. leider noch nicht verfügbar. Ich habe überall geguckt, ich weiß nicht warum und ich, vor allem ganz schlimm, ich weiß nicht, was das bedeutet für Pangea Golf in Europa. Ob das jemals erscheinen wird, bleibt fraglich. Und deswegen bin ich etwas geknickt gewesen. Solange es noch dauert, ja, kann man die Zeit etwas überbrücken mit einem anderen Golf. Aber nur so lange, bis Pangea da ist. Ich sag's ganz ehrlich, ich will Pangea Golf. Das ist das beste, genialste, süßeste, heftigste Golfspiel, das es gibt. Fantasy-Golfspiel. Wunderbar. Immerhin gibt es Birdie Crush Fantasy Golf. Und das ist die App der Woche. Um euch etwas die Wartezeit, bis hoffentlich dann Pangea Golf auf den Markt kommt, etwas zu überbrücken. Ja. Birdie Crush Fantasy Golf ist kostenlos im Play Store verfügbar und hat ähnliche Komponenten wie Pangea Golf. Man könnte fast sagen, das ist eine Kopie von Pangea Golf. Aber das würde dem leider nicht ganz gerecht werden, denn Pangea ist doch noch um einiges besser, dynamischer von den Abläufen her und natürlich auch von der Benutzung her. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die Charaktere sind ähnlich schön gemacht wie die bei Pangea Golf. Und die Geschichte ist ähnlich. Dann ist auch noch diese Begleiter sozusagen, die Caddies, ähnlich wie bei Pangea Golf gemacht. Also insgesamt ist es schon sehr schön und macht auch erstmal Spaß. Wie gesagt, als Lückenfüller für die Zeit, bis dann eben das echte Pangea Golf wieder herkommt, wieder zur Verfügung ist bei uns, wird sicherlich taugen. Wie gesagt, es macht auch schon genug Spaß, sodass es eben auch gleich App der Woche hier wurde, nachdem ich das eben so gefunden habe. Natürlich ist es eine App, die ist free to play, aber eben auch mit In-App-Käufen und gerade bei dieser Art von Games muss man aufpassen, ja, dass man da nicht ganz, ganz schnell sehr viel Kohle ausgibt. Wenn ihr euch zusammenreißen könnt, ist das sicherlich ganz gut. Ist auch in Deutsch verfügbar, Englisch, Japanisch und so weiter. Das Einzige, was mich wirklich massiv gestört hat, ich will ja die japanischen Stimmen haben, die japanischen Originalstimmen. Jetzt ist aber so, dass das Spiel hier aus Korea kommt. Ja, und da sind die Originalstimmen natürlich, dreimal dürft ihr raten, koreanisch. Ja, und es gibt auch keine Möglichkeit, eine andere Stimme einzustellen. Das heißt, ihr hört das Koreanische, aber der Text ist dann entsprechend der Sprache, die ihr eingestellt habt. Das gefällt mir natürlich nicht so, weil ich habe da... Also ich mag das schon in Japanisch, diese Stimmen. Ja. Da bin ich immer sehr versessen drauf. Das hört sich nicht richtig an für meine Ohren. Aber ich meine, für die Leute, die jetzt überhaupt kein Japanisch verstehen, wird es wahrscheinlich vollkommen egal sein, ob die jetzt Koreanisch oder Japanisch babbeln. Ja. Okay, aber für mich ist das schon ein heftiger Hinderungsgrund, hier die Sprache einzuschalten. Ich muss mal gucken, ich hoffe, man kann irgendwo auch noch die Sprache ganz abschalten, wenigstens. Ich befürchte, dass es nicht geht. Ich werde sofort in Versuchung gebracht, wenn ich die Stimmen höre, sofort auszuschalten, den Ton. Ja, also ich bin da ein bisschen eigen. Ja, ich kann das nicht haben. Vor allem, wenn ich diese Chars sehe, die ja im japanischen Anime-Stil gemacht sind, die sprechen Koreanisch, das ist für mich irgendwie so schlimm. Ja. Ja. Und da es auch keinen Nutzen für mich hat, weil ich es auch nicht verstehe, ne, ist es dann eben auch noch schlimmer, als wenn die dann ins Deutsche übersetzt werden. Ins Amerikanische, da habe ich ja schon gesagt, das ist am schlimmsten, weil da meistens eben Synchronsprecher genommen werden, die sich eben nicht anhören, wie sich die Chars anhören sollten, ja. Und dann ist das ganze Spiel sowieso kaputt. Ja, von daher sind wir zufrieden damit, dass das Spiel kostenlos ist und schlucken jedes Mal, wenn ja, wir diese koreanischen Stimmen hören, weil es keine japanischen Stimmen sind und euch ist das eh egal. Und deswegen, ja, kann man drüber hinwegsehen. Okay, was bleibt sonst noch mit diesem Spiel? Es ist ein Spiel, wo ihr live gegen andere Spieler spielen könnt. Aus der ganzen Welt. Das ist fantastisch. Am Anfang stört einem das eher ein bisschen natürlich, ja, weil man da noch sehr viel Bedenken hat, dass man sich hier blamiert. Und in der Tat ist es natürlich auch so, dass dieses Spiel relativ schnell ziemlich kompliziert wird, weil man wirklich viel, viel Special Items einsetzen kann, um zum Beispiel unmögliche Schläge hinzubekommen. Also man kann zum Beispiel seinen Golfball mit Raketenantrieb ausstatten oder ihn rapide stoppen. Sogar Wurmlöcher kann man öffnen, wo der Ball dann reinfliegt und fast punktgenau auf dem Ziel landet und so weiter und so weiter. Also massiv gibt es da Items, die alles beeinflussen und auch die Ausstattung selbst. Man kann seinen ganzen Char und die Ausrüstung des Chars hochleveln, aufwerten und immer wieder neue Ausrüstungsgegenstände gewinnen, kaufen und damit eben auch ersetzen und den Char dann eben immer wieder aufwerten. Zum Glück ist es so, dass offenbar dieses Auswahlsystem für die Gegner tatsächlich so ist, dass man nur in der gleichen Spielqualität Gegner bekommt, in etwa. Ja. Das heißt, wenn man hier anfängt am Spiel, bekommt ihr nicht gleich einen Profi als Gegner, weil dann würde das natürlich niemand wollen. Der würdet euch vernichten. Wenn ihr dann lang genug gespielt habt, werdet ihr sehen, was ich damit meine. Das sind dann Sachen möglich, die kann man am Anfang einfach noch nicht verstehen, dass es überhaupt geht. Da würd man wahrscheinlich sagen, oh toll, das Spiel ist voll mit Cheater. Ja, hier wird ja nur noch gecheatet. Nein, nein, nein, das ist kein Cheaten, das ist Teil des Spiels. Ja, dass dann eben auf einmal so verrückte Schläge passieren können. Und das ist auch das, was es eben auch am stärksten mit Pangea Golf verbindet, denn also bei Pangea ist es ja ins Extrem getrieben worden und das war auch wirklich, sagen wir mal, das Fantasy-Golf. Das hat eine ganze Welle losgetreten, ja. Und deswegen warte ich natürlich auch darauf, bis es wieder zurückkommt. Aber bis dorthin werde ich mich hier mit dem Fantasy-Golf in ausgezeichneter 3D-Grafik, schönen Hintergrundsound, zwar weniger schöne Stimmen, aber tolle, süße, geniale Chars, die auch mit lustigen Zwischenanimationen ausgestattet sind, werde ich mich da noch durchaus einige Zeit durchringen können, um weiterhin auf Pangea zu warten. Birdie Crush, so Fantasy Golf, ja, kostenlos im Play Store zum Download. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes ganz unten. Und in den Shownotes findet ihr natürlich auch Links zu den behandelten Themen hier und wie gesagt eben auch zur App der Woche. Wo ihr allerdings die Shownotes findet, das kann ich euch nicht hundertprozentig sagen. Irgendwo in eurem Podcast-Player muss das sein. Ja, und dort seht ihr das dann gleich. Hoffentlich. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.